Im Deutschlandfunk Nachtradio läuft hier immer noch der Soundcheck. Im Studio ist Günther Jansen. Und bis 3 Uhr bleibt unser Thema Geir Jensen alias Biosphere, Elektronik aus der Arktis. Arktis insofern, als Geir Jensen in Tromsø lebt. Dort ist er auch geboren, hoch im Norden Norwegens, einige hundert Kilometer nördlich vom Polarkreis. Und am Anfang dieser zweiten Stunde stand Arafura vom neuesten Biosphere-Album Jobsond. Das gab es auf Vinyl schon im letzten Jahr. Jetzt im Frühjahr erschien eine längere Fassung mit 9 Stücken auf CD. Allein bei diesen Minuten eben ist schon wieder deutlich geworden, wie fast alle Biosphere-Stücke aufgebaut sind. Loops, Schleifen von sich wiederholenden Samples, das können Geräusche sein, Luft, Wasser, Tiere, alles Mögliche, ebenso gesampelte Platten oder synthetische Klänge, von Geir Jensen verwoben, übereinander geschichtet, scheinbar statisch, aber plötzlich dann doch mal in eine neue Richtung gehen. Vor den Nachrichten habe ich im Zusammenhang des Shenzhou-Albums schon erwähnt, dass 10 von 12 Stücken auf Samples des Komponisten Claude Debussy beruhen. Hier jetzt ein Beispiel für solch ein Verweben eines Classic-Samples vom Shenzhou-Album. Aber es ist bei Biosphere immer mehr als nur ein technisch-struktureller Trick. Am Ende ist das immer eine ganz eigene Atmosphäre, die viel mehr ist als die Summe der einzelnen Bestandteile. Thank you. Geir Jensen alias Biosphere aus dem Album Shenzhou von 2002. Ein Jahr vorher erschien im Zusammenhang der Neuauflage des Substrata-Albums auf einer Doppel-CD auch eine Filmmusik, die er bereits einige Jahre vorher als Auftragsarbeit für das Tromsø International Film Festival hergestellt hatte. Und zwar bekam er das Angebot, einen alten sowjetischen Stummfilm neu mit Musik zu versehen. Sigar Vertovs Mann mit der Kamera von 1929, basierend auf Vertovs eigenen Vorschlägen, wie eine solche Stummfilmmusik auszusehen hätte. Diese neue Filmmusik ist in 7 Abschnitte unterteilt. Ich spiele den letzten Minuten Biosphere aus dem Soundtrack Man with a Movie Camera. Thank you. Biosphere, unser Soundcheck-Thema heute, aus seiner Musik zum Stummfilm Mann mit der Kamera von Sieger Werthoff 1929. Eine Auftragsarbeit für ein Filmfestival in Tromsø. Und gleich noch ein Album als Ergebnis einer Einladung, diesmal aus Frankreich, vom Kulturministerium in Zusammenarbeit mit Radio France Culture. Jules Vernes Reise zum Mond war das Thema und Geir Jensen hat es auf seine Art umgesetzt. Nachzuhören auf dem Album Autour de la Lune von 2004. Es ist in 9 Mouvements unterteilt. Wir hören die ersten gut 15 Minuten aus dem ersten Satz. Geier Jensens Mondfahrt, Autour de la Lune, so beginnt Biospheres musikalische Umsetzung. Und auch sein Album Cirque aus dem Jahr 2000 basiert auf einer außermusikalischen Geschichte. Geier Jensen ließ sich hier inspirieren von einem Chris McCandless, der im April 1992 nach Alaska aufgebrochen war, um dort in der Wildnis das Leben eines Einsiedlers zu führen. Einige Monate später fand ihn ein Jäger tot auf. Man kann das ganze Album Cirque aber auch ohne diesen Hintergrund einfach nur als Nachfolger zum Meilenstein Substrata 3 Jahre vorher sehen, ohne eben diesen Zivilisationsaussteiger McCandless. Aus dem Album Cirque hier das Stück Black Lamp and Grey Falcon. 34, 229, take 36.